Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Guten Morgen, hallo, guten Tag. Guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann und wo Sie uns auf diesem Planeten zu welcher Uhrzeit hören. Ein neues Niemandsland beginnt. Es ist Samstag, 11. April 2015, 10 Uhr Ortszeit Barcelona. Beginnen wir das heutige Programm mit dem Meister des schrägen, bizarren Humors, Helge Schneider. Helge Schneider von seinem neuen Live-Programm, von seinem neuen Live-Album. Etwas Lustiges zum Lachen und zum Aufschreien vor Vergnügen. Hier ist er. Übrigens sehr gute Jazzmusik. Ein guter Musiker ist er ja, bei allen Späßen, die er so treibt. Oh, So, das war's für heute. Tschüss. Ja, so ist er, der Helge Schneider. Kleiner Spaß am Anfang, muss sein. Ne? Ein bisschen Spaß haben wir auch mitgebracht. So, Tee erstmal. Der lecker Tee, das ist der Bodo, ist Teekoch, immer noch seit 19 Jahren war er jetzt. 19 Jahre war er bei mir. Hat geschlabbert, geschlabbert. 19 Jahre nie geschlabbert, jetzt geschlabbert. Entlassung. Ja, wenn man Fehler macht, ne? Auch wenn man zu seinen Fehlern steht, wie du jetzt stehst du da, ne? So, schöne Jacke von Harald Glöckler aus Fernsehen, hast du bestellt. Da ist immer Fernsehen, ne? Der Harald Glöckler, kennst du den? Hat sich ganz schön gemacht mit Filzstift, hat er sich schön gemacht. Schöne Lippen auch, schöne Lippen. Sehr schöne Lippen. Ente Lippens, der kommt aus Essen, ne? Fußballer, ne? Kannst du ein bisschen rücken nach da? So noch mehr. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Noch mehr nach vorne jetzt. So, jetzt wieder zurück. Ja, das ist Helge Schneider mit seinen Späßen. Europameisterschaft. Mülheim, Texas. Helge Schneider hier und dort heißt ein Film, ein Spielfilm. Das ist eine Freundin, stimmt. Deutschland 2015. Und schon mal Regie führt Andrea Roggen. Kennst du nämlich aus dem Fernsehen. Filmstart wird der 23. April sein. Ruf mich an dabei. Und es ist so eine Art Doku, groteske Dokumentation. Vielleicht hat die auch ein Mäntelchen. Die ist ja so fast nackt. Wie macht man einen Dokumentarfilm über einen Künstler, der die Trennung zwischen Kunstfigur Helge und der Person bewusst ablehnt, gleichzeitig aber darauf bedacht ist, das Geheimnis seines Privatlebens zu hüten? Also Wasser. Regisseurin Andrea Roggen versucht, sich dem Phänomen Helge Schneider anzunähern, indem sie ihn gewähren lässt und einfach nur mit der Kamera beobachtet. Rohrbuschtee, Rohrbuschtee, Dombuschtee, Sitz. So. Ja, so ist er. Sie geht also auf seine Launen und Marotten ein, überlässt ihm sogar teilweise gern die Regie in ihrem eigenen Film. So viel Respekt vor der zu dokumentierenden Person kann ganz schnell zu langweiligen Lobhudeleien führen. Dass der Film dennoch nicht nur prächtig unterhält, sondern auch Wesentliches über das Werk und den Menschen Helge Schneider verrät, liegt an dem Porträtierten. Dann später, wir haben uns auf dem Parkplatz vom Baumarkt kennengelernt. Erstmal habe ich Helge gibt seine Geheimnisse zwar nicht preis, aber wenn man ihn bei den Proben, bei Dreharbeiten zu den eigenen Filmen und den Konzerten sieht, wird deutlich, dass hier ein Ausnahme- und ein Multitalent im Wechselspiel zwischen fester Form und Improvisation stets aufs Neue sein ganz eigenes künstlerisches Universum kreiert. Passt eigentlich nicht zusammen, aber im Magen ist es dann zusammen. Kriege ich noch einen Schluck Tee, der ist sehr gut. Ich bin ein bisschen außer Atem, ich bin gerade die Treppe hochgesprintet. Mein Kollege hat unten geklingelt, der steht vor der Tür und kam nicht rein. Dann habe ich die Tür aufgemacht und jetzt ist er verschwunden. Ich tippe mal, der holt sich Kaffee. Der wird gleich hier sein. Gestern war Schlagermusik im Fernsehen, gucke ich sehr gerne. Ich habe hier den Trailer, den werde ich jetzt mal einspielen. Helge Schneider. So, jetzt geht es ja auch gleich weiter mit dem Programm. Und wir sind sehr froh, hier in der Grugerhalle mal wieder sein zu dürfen. Ist eine der schönsten Hallen ist die Grugerhalle. So, hallo. Machen wir das Einser dazu und jetzt machen wir die Orgel mit dazu. Wie ist das zu laut? Nö, ne? Okay. Ja, meine Damen. Dann wollen wir mal die intimen Fragen beantworten, schnell. Das Wetter ist schön und die Sonne scheint. Die Kinder spielen am Strand, nur ich nicht. Ja, mach doch einfach weiter. Geheimnisse sind wichtig. Entschuldigung, ist hier die Modenschau? Deshalb habe ich auch nicht gerne, wenn man zu viel über mich weiß. Man muss nicht unbedingt gefilmt werden, wenn man einkaufen geht. Ich mag es, nach Richtlinien, nach strengsten Richtlinien zu musizieren und innerhalb dieser Grenzen auszubrechen. Aber immer wieder zurückzukommen, denn sonst kann ich ja nicht mehr ausbrechen. Was ist denn? Wann denn? Ein Clown, ein Spaßmacher, ein witziger Bursche, dieser Helge Schneider. Der neue Film. Mülheim, Texas. Hier und dort. Für alle Helge Schneider-Fans ein Muss. Für alle Nicht-Helge-Schneider-Fans eine Möglichkeit einzusteigen in sein Universum, sich von ihm bezaubern und berauschen zu lassen, bespaßen zu lassen. Auf alle Fälle lohnt es sich, er bringt einfach gute Laune, dieser Mann. Bleiben wir bei der heiteren Note im heutigen Niemandsland. Bleiben wir beim Spaß. Es ist Frühling und gleich wird ein junger Mann kommen. Ein junger Mann im Frühling. Max Rabe. Grün, tausend Blumen erblühen, auch das Herz vor Sehnsucht glüht. In dieser Zeit ist es wieder so weit, dass Helge Schneider Liebe irgendwas geschieht. Junger Mann im Frühling möcht nicht gern allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweien sein. Ja, was macht sie dann? Ja, was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur, denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht gern allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an. Thank you. Ja, mittlerweile auch hier im Studio eingetroffen, der Radiokollege Bammel. Hallo, guten Morgen. Ja, moin moin, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland. Moin Didi. Hallo. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Du warst jetzt gut 1,5 Monate nicht mehr im Studio und du hast uns bestimmt eine Menge zu erzählen und zu berichten, nehme ich an. Ja, ich habe mir 2 Themen überlegt. Einmal Punkmusik und mein zweites Standbein, Filme. Ich habe mir ein schönes Filmthema rausgesucht, da werde ich später ein bisschen was zu sagen. Gut, über Punkmusik können wir gleich direkt einsteigen. Und zwar bringe ich mal ein bisschen antikapitalistischen, aufklärerischen Punk. Gleich geht's los. Ja, ich hatte versprochen, antikapitalistisch und aufklärerisch. Dazu gibt es Slime von dem berühmten, schon jetzt berühmten Album Sich fügen heißt Lügen, Texte von Erich Mühsam, Punk vom Feinsten, vom Bewusstesten. Das Gedicht von Erich Mühsam heißt Lumpen und Slime hat den Soundtrack dazu entworfen. Jo. Kein Schlips am Hals, kein Geld im Sack. Wir sind ein schäbiges Lumpenpack. Auf das der Bürger speit. Auf das der Bürger speit. Der Bürger blank von Stiebellack. Mit Ordenszacken auf den Frack. Der Bürger mit dem Chapeauklack. Fromm und voll Redlichkeit. Oh, wär ich doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann. Mit Riesel und Geert. Gepriesen und geehrt. Der Bürger schmeit und hat auch recht. Er hat Geschmeide, Gold und echt. Wir haben Schnaps im Bauch. Wir haben Schnaps im Bauch. Wer Schnaps im Bauch hat, ist bezecht. Und wer bezecht ist, der erfrecht. Sie dingen sich, die jeder schlecht und niedrig findet auch. Bürger kann gesittet sein, er lernte Bibel und Latein. Wir lernen nur den Neid, wir lernen nur den Neid. Wer Porter trinkt und Shampoos Wein, Lust wandelt fein im Sonnenschein. Er bürstet sich, wenn unser Ein ihn anrührt mit dem Kleid. Oh, wär ich doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehen kann. Mit Riesen und Geier. Wo hat der Bürger alles her? Den Geldsack und das Schießgewehr. Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Stehlen schwer. Und er kriegt mehr als sein Begehr. Er schröpft dazu die Taschen leer von allem Arbeitstier. Oh, wär ich doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann. Gepriesen und geehrt, gepriesen und geehrt. Oh, wär ich doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann. Gepriesen und geehrt, gepriesen und geehrt. Steh ich euch auf der Straße dann. Ich rote Pane, Fritz Johann, ihr Lumpenfreund, ich spiel euch an, das seid ihr Hunde wert. Ja, wer jetzt nicht wach geworden ist, dem kann man, glaube ich, nicht mehr helfen. Da müsste man jetzt ein Eimer kaltes Wasser aufs Bett schütten. Aber mit Slime wach werden ist natürlich auch ein Privileg. Ein Vergnügen weiß ich jetzt nicht, aber ein Privileg. Ja, Bammel, bitte, es geht los. Punk ist angesagt. Ja, ein Eimer kaltes Bier wird es vielleicht auch tun, oder? Ja. hallo Werner. Ach, guten Morgen. Bin ich schon dran, muss ich was sagen? Ja, na, wir müssen dich doch begrüßen hier im Studio. Ja gut, ich bin auch aufgewacht. Zwar ohne Slime heute Morgen, aber kaum blinzelst du, guckst du raus zum Fenster. Fantastischer Tag. Jetzt hat gerade vor einer Woche der Osterhase die Eier gelegt, ne? Und heute ist schon wieder Wetterchen zum Eierlegen. Ne? Ja. Der FC Basel hat ein Maria platt gemacht, 4:0. Auch eine schöne Osterüberraschung gewesen, oder? Mit der halben ersten Mannschaft. Die anderen, die durften ausruhen. Genau. Ja, danke nochmal für die Einladung an euch beide. Ich hatte schon bereits angekündigt, ich bin hier, um ein bisschen über Punkmusik zu sprechen. Slime war eigentlich perfekter Einstieg, Steilvorlage von Dedi hier, weil die eigentlich eine dieser Bands sind, die man, sag ich mal, der ersten Generation der deutschsprachigen Punkmusik zurechnet, neben vielleicht so renommierten Bands wie Taxo, Plasma, Razzia und vielen anderen, die so in den 80er Jahren ordentlich Dampf gemacht haben. Jetzt ist das so, dass ich finde, dass es in Deutschland unheimlich viele neue, junge Bands gibt, von denen wir schon einige hier vorgestellt haben. Dazu gehören auf jeden Fall auch 1000 Roboter. Die Nerven hatten wir auch schon mal hier, die waren auch... das sind eben so ganz junge Bands, die irgendwie jetzt, finde ich, eine komplett neue Punkmusik machen. Die deutsche Medienlandschaft oder der Musikjournalist spricht davon Punkmusik der dritten Generation. In der zweiten Generation rechnet man, glaube ich, so Bands wie ZSK, Terrorgruppe, Rantanplan, Fahnenflucht und so zu, die irgendwie Anfang der 90er bis vor ungefähr 10 Jahren so ziemlich guten Sound gemacht haben, allerdings mit einer ganz klaren politischen Ausrichtung, in der Regel natürlich antifaschistisch und ja, zumindest für was für so Bands wie Terrorgruppe gilt, auch mit schön viel schlechtem Benehmen von sich reden gemacht haben. Ja, jetzt ist es so, dass wir von so einer sogenannten dritten Generation der Punkmusik sprechen. Ich habe mir eine Band überlegt, die heißen Radio Havanna. Dedi bereitet gerade die CD vor von denen. Das sind vier junge Leute aus der thüringischen Provinz, die nach Berlin gegangen sind und machen da ziemlich professionell produzierten, guten Punk-Sound. Das ist nicht so richtig meine Baustelle, weil mir persönlich ist das zu glatt und zu pathetisch, aber ich finde, die sind so versiert und so gut produziert, dass man die auf jeden Fall mal hier vorstellen sollte. Und ich denke, wenn ich 17 wäre und Punkmusik mögen würde, dann würde ich diese Band ziemlich, ziemlich gut finden. Dedi, was meinst du? Sollen wir die mal anspielen? Ja, ab geht's. Ja. Jupp. Auf und durch, wir gehen vor euch hoch. Wir haben keine Radio Havanna. Jo, klingt toll, klingt fetzig. Ja, finde ich auch. Frühling im Niemandsland. Ja, wie gesagt, ein bisschen pathetisch und die tragen auch ordentlich dick auf, aber ich mag die irgendwie. Keine Ahnung. Radio Havanna sind allerdings so eine Band, wo man sagen muss, die spielen schon sehr professionell auf und ich glaube, denen mal zu prophezeien, dass sie im kommenden Open-Air-Sommer, wenn die auf den richtigen Festivals spielen, eine ziemlich gute, einen ziemlich großen Karrieresprung machen werden. Es gibt eine ganze Menge von Bands, die ich bereits erwähnt hatte, zum Beispiel die Nerven. Da gibt es so eine richtig, man sagt, eine richtig kleine neue Szene im Raum Stuttgart und ich finde das total spannend, was da gerade passiert. Der Schlagzeuger von den Nerven, der spielt auch bei einer anderen Band, die heißen Karies. Von dem werden wir gleich noch einen kleinen Song hören und die kommen alle aus einer Gegend, wo man eigentlich, wie sagt man so schön, nicht mal der Hund begraben sein möchte. Aus Esslingen, das ist eine Kleinstadt bei Stuttgart. Und hier winkt schon jemand mit dem großen Zeigefinger. Ich glaube, Werner... Oma, Esslingen als Kleinstadt zu bezeichnen, das finde ich ja schon ziemlich heavy. Ja. Und also ich fühle mich fast angesprochen, weil ich komme da aus dem Kreis Esslingen. Ne? Zwar nicht aus Esslingen direkt, sondern aus Nürting. Das Esslingen ist genau zwischen Stuttgart und Nürting, in der dazwischen am Neckar natürlich. Aber es ist natürlich sehr sympathisch, dass man da mal gute Nachrichten aus dem Schwabenländle kriegt. Aber wenn du vorher dazu gesagt hast, die Radio Havanna, die sind so ein bisschen pathetisch oder so ein bisschen platt. Und dann hast du noch gesagt, wenn ich 17 wäre oder so, dann, ja. Aber ich habe da nicht genau zugehört, weil du noch nicht 17 bist oder weil du nicht mehr 17 bist. Oder wie war das noch? Was hattest du da? Ja, ich weiß nicht, das bezog sich eher darauf, dass ich dachte so, also in dem Alter hätte mir das einfach gut gefallen, so eine Musik. Weil, also weiß weil du nicht mehr 17 bist heute. Ja, leider. ja, Esslingen heißt die Region und da gibt es wohl einen Laden, vielleicht kennst du das sogar, Werner, das Komma. Das ist ein Musikschuppen, dem man ganz offensichtlich eine große Rolle da in der Szene zurechnet. Ich zumindest weiß nicht, was das für ein Laden ist. Allerdings kommen eben aus dieser Region eine ganze Menge supergeiler Bands und eine davon werden wir jetzt gleich hören. Nämlich Karies. Die haben einen Song, der heißt Paradies und ich weiß nicht, was meinst du, Didi? Sollen wir uns den mal anhören? Ja, der kreist hier ungeduldig auf dem Plattenteller. Okay. Ich habe hier eine alte Vinylscheibe gefunden im Internet. Der glitzert also nicht, sondern dieses matte, satte Schwarz, das dreht sich hier auf dem Plattenteller. Karies, Paradies. Thank you. die Jungs singen ja noch nicht. Zu dem Videoclip muss man unbedingt eine Bemerkung machen. Es lohnt sich, sich dieses Video anzugucken auf YouTube. Ihr guckt unter Karies Paradies und da seht ihr ein sehr ungewöhnliches Video. Einen sehr ungewöhnlichen Film, bar jeden Glamours, bar jeder künstlerisch hochwertigen Attitüde oder Werbespot-Pose, sondern die halten ganz einfach, tippe ich mal, die Kamera so mit einem diese Selfie-Stöcke aus dem Fenster des Autos und lassen die unterm Auto filmen, nehme ich mal an. Gibt es alles für Papier? Das Salz der Erde gibt's bei Hebe für 19 Cent. Das Salz der Erde gibt's bei Hebe für 19 Cent. Im Paradies gibt's alles in den Farben. Im Paradies gibt es alles für Papier. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Von Punk ist heute die Rede hier im Niemandsland. Übrigens, ein wunderschöner Tag. Werner hat das schon angekündigt vorher, aber der Tag wird immer schöner. Ich werfe gerade einen Blick aus dem Studiofenster und sehe nichts als Licht und blaues Firmament. Also, gute Laune ist angesagt. Frühling ist auch da. Junger Mann im Frühling, Max Rabe, haben wir eingangs schon gehört. Jetzt brauchen wir nur noch andere Regierungen und ein anderes Wirtschaftssystem, dann wäre die Welt in Ordnung. Werner, was hat sich in der Politik getan? Eine Woche ohne Niemandsland. Unsere Hörerinnen und Hörer haben schon den sogenannten Mono, den Cool Turkey, Niemandsland. Da fehlt was. Ein neues Wirtschaftssystem, das wäre natürlich fantastisch. Einfach so über Nacht ein neues Wirtschaftssystem, also ich wäre mit einverstanden, ne? Und Blick in die Zukunft, Punk, no future, gibt's future oder nicht? Unser Thema, was wir ja immer wieder ansprechen müssen, weil es halt nicht nur aktuell ist, sondern immer mehr sich verschärft, hat doch da so ein Typ, so ein früher Berater von der republikanischen Partei in den USA, also die ganz super rechtskonservativen, hat er doch jetzt vor kurzem von sich gegeben, die Politik der Notenbanken weltweit ist, sie drehen immer schneller an der Weltuntergangsmaschine. Und also er bezieht sich da auf die Geldpolitik eben der Zentralbanken der Länder. Mit dieser mit dem, was die jetzt nennen, quantitative easing, also einfach öffentliche Schulden aufkaufen und die um eben Geld in die Märkte zu pumpen. Ne? Also es geht inzwischen so weit, dass die nicht die Kleinsparer, oder die natürlich auch, aber eben die großen Investmentkonzerne, diese Leute, die mit den eben nur spekulieren, dass die inzwischen bereit sind, Negativzinsen in Kauf zu nehmen. Ja? Und jetzt sagen die eben, selbst die sagen das, dass sie mit ihrer Politik die Notenbanken, also nicht nur in Europa, sondern überall, dass sie da Geld reinpumpen. Sie wollen damit im Grunde Zeit gewinnen für die Regierung. Ja, aber das machen sie jetzt schon seit vielen Jahren, aber Zeit zu was? Wofür? Zeit zum Handeln. Ne? Und also seit mindestens 7, 8 Jahren, seit Beginn der letzten Krise, warten wir da drauf. Und die Sache ist eben die, dass ich allen schönen Worten zum Trotz seither absolut nichts getan hat. Im Gegenteil, wenn bei Ausbruch der sogenannten Krise bei der letzten Finanzblase nach dem Lehman-Konkurs oder Bankrott, besser gesagt, in den USA, dass damals der Spitzenwert, worum es ging, 60 Billionen waren. Also nicht 60 Millionen oder 60 Milliarden, sondern 60 Billionen, also 60 Millionen von Millionen. Okay, dann kam die sogenannte Krise, dann ist dieser Wert zusammengesackt auf 25 Billionen, also um über die Hälfte runter, und inzwischen, wo sind wir? Bei 80 Billionen. Ne? Also das ist die Tendenz, und es ist fast noch schlimmer, nicht nur, weil es inzwischen mehr ist als damals, weil damals, die Zeit vorher, hat es wenigstens noch eine reale Wirtschaftswachstum gegeben, was jetzt auch nicht mehr stattfindet. Also deshalb ist die Sache eben wieder kurz davor, denke ich, bis zum nächsten Super-GAU. Sie rennen immer wieder mit dem Kopf gegen dieselbe Wand, zumindest die Leute, die wirklich vorhaben und daran glauben, dass man dieses System noch reformieren könnte. Übrigens, heute Morgen schalte ich das Radio ein und höre in den Nachrichten auf Radio National, Frau Lagarde sagt, im Kapitalismus gäbe es noch viel Spielraum, um das System zu reformieren. Denen steht also das Wasser bis zum Hals. Ihr System wird Ihnen und leider auch uns demnächst wirklich um die Ohren fliegen. Und leider wissen wir, die Lösungen für solche Geschichten sind leider oft Krieg. Wir werden gleich zum Thema Ostermärsche zu diesem Thema noch etwas sagen. Aber Bommel hat mir hier einen Zettel zugeschoben. Das finde ich sehr toll. Das ist richtig wie auch in den großen Radiostudios. Da bekommen die Leute am Mikro bzw. an der Technik einen Zettel zugeschoben. Und noch eine Band aus der Provinz. Feine Sahne Fischfilet. Die kommen allerdings nicht aus dem Süden, sondern ganz aus dem Norden. Die haben eine ganz strange Geschichte hinter sich in den letzten 1 oder 2 Jahren. Die sind irgendwie auf der Liste vom Verfassungsschutz gelandet. Ich werde mal versuchen, an anderer Stelle da ein bisschen was drüber zu erzählen, aber ich würde euch gerne einen Song von denen vorstellen, weil ich finde, so neben den Jungs, die da, über die wir vorhin gesprochen haben, die aus Süddeutschland, Karies zum Beispiel, die Nerven und so weiter, kommt eben aus dieser norddeutschen Provinz auch eine ganz tolle Band-Szene, und ich mag die einfach, weil die so angenehm, unhip und unkompliziert daherkommen. Feine Sahne Fischfilet haben einen Song, der heißt Komplett im Arsch, und den würde ich euch ganz gerne noch vorstellen. Ich wollte vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal sagen, dass, wenn ich Hörer bin von Radio Niemandsland, mir eigentlich Werners scharfsinnige Analysen und zynische Kommentare zum politischen Tagesgeschehen immer besonders gut gefallen. Neben den vielen anderen Dingen, die diese Sendung hörenswert machen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, liebe Hörer und Hörerinnen. Aber mir geht's so. Und jetzt hören wir Feine Sahne Fischfilet. Ich bin komplett im Arsch. Weiß nicht, wohin mit mir. Ich bin komplett im Arsch. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich bin komplett im Arsch. Zu viele Fragen stelle ich mir. Ich bin komplett im Arsch. Hab hier wirklich nichts zu verlieren. Yeah. Feine Sahne, Fischfilet, komplett im Arsch. Zum ersten Mal sehe ich bei einem Punkkonzert Posaunen. Die Band bläst also, hat Bläser dabei, das ist ungewöhnlich. Die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Warum? Ja, die Band, ich erzähle vielleicht nochmal ganz kurz rückblickend, was es mit dieser Band auf sich hat. Gibt es seit 2006, glaube ich, ihr drittes Album, Bleiben und Gehen, das ist gerade aktuell erschienen und dieser Song, den wir gerade gehört haben, finde ich eigentlich wirklich brillant. Ich mag vor allen Dingen diesen flachen norddeutschen Idiom von dem Sänger und diese zurückhaltenden Bläsersätze im Hintergrund finde ich auch ganz toll. Was ich eigentlich am schönsten finde an der Band ist, dass sie, sage ich mal, keine explizit politische Haltung an den Tag legen, aber eine klare Aussage haben und dass sie so aussehen, wie eben einfach Dorfjugendliche aussehen und das macht die einfach unheimlich sympathisch. Das gibt schon Songs, wo die ganz klar politisch Haltung beziehen und zum Beispiel gibt es eine Textzeile, die sagt, niemand muss Bulle sein, muss auch wirklich niemand. Und die klare, nicht ganz sauber zu deutende Haltung hat den Jungs 2011 einen Eintrag in dem Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern gebracht, was meiner Meinung nach völlig absurd ist, weil so ein Haufen zusammengewürfelter Dorfjugendlicher als Staatsfeinde zu bezeichnen, ist sowas von an den Haaren herbeigezogen, dass man das gar nicht glauben mag. Das ging natürlich auch in Deutschland in der Medienlandschaft ziemlich rund. Sie waren dann Thema bei Arte Tracks zum Beispiel und sind auch in vielen anderen Medien erwähnt worden. Das hat ihnen komischerweise oder kurioserweise dann auch zu einer gewissen Prominenz verholfen. Ja, wie gesagt, der letzte Eintrag, der dritte Eintrag, der erfolgte dann im Juli 2014 und wie gesagt, letzten Sommer sind die dann auch regelmäßig in anderen öffentlichen Medien aufgetaucht. Der Verfassungsschutz sagt, dass sie eine ganz klar staatsfeindliche Haltung haben und gegenüber Spiegel Online erklärt man denen, dass die Bandmitglieder durch Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung in Erscheinung getreten sind, was völlig absurd ist. Die haben das auch dementiert. Monchi, der Sänger, hat sich dazu mehrfach im Internet auch öffentlich geäußert. Das kann man, wenn man das googelt, ganz gut selber rausfinden und ja, wie der Verfassungsschutz da auf diese absurden Anschuldigungen gekommen ist, das ist bis heute nicht bekannt. In diesem Beitrag, den ich vorhin erwähnt habe von Arte Tracks, da verweigern die auch ganz klar eine Aussage. Und im Vergleich zu den mordenden NSU-Leuten und sonst was für Geschehnissen in Mecklenburg-Vorpommern, denn das ist ein Landkreis, wo man sagen muss, also mit bunten Haaren würde ich da nicht gerne rumlaufen in der Gegend. Da kann das gut sein, dass man demnächst an der nächsten Eiche baumelt oder von irgendwelchen Faschos nachts zusammengetreten wird. Das ist nicht lustig, was da gerade abgeht und dass die Jungs da so eine klare Haltung beziehen, finde ich eigentlich ziemlich klasse. Wie gesagt, hat ihnen eine Menge Ärger eingebracht, aber die lassen sich scheinbar nicht davon abhalten, geradeaus weiter zu marschieren. Und ja, ich wünsche den Jungs viel Glück auf jeden Fall von dieser Stelle aus. Der Verfassungsschutz, gucken wir doch einmal, wer das ist. Wir haben das gesehen die letzten Jahre, Monate und Wochen. Der Verfassungsschutz ist zum großen Teil identisch mit rechtsradikalen Leuten, mit Spitzeln, die aus der NPD direkt kommen. Und es gibt so viele Ungereimtheiten. Es gibt jetzt mittlerweile auch dieses große Zeugensterben in Deutschland. Ihr wisst, NSU-Zeugen, mehrere NSU-Zeugen sind auf unerklärliche Art und Weise verstorben. Unfälle bzw. Blutzuckerschocks, die sie plötzlich erlitten haben. Wir können getrost davon ausgehen, dass ein Teil des Verfassungsschutzes in kriminelle Handlungen nicht nur verwickelt ist, sondern diese direkt begeht und um sich schlägt, wenn Leute da sind, die ehrlich, sauber, menschenfreundlich, offen berichten und Kultur schaffen und diese schmutzigen, sumpfigen, braunen Machenschaften denunzieren. Dann schreien sie auf, dann fühlen sie sich getroffen, dann springen sie ihren braunen Kameraden zur Hilfe herbei und erfinden Lügengeschichten, um die jungen Leute in Misskredit zu bringen. Das ist ein ganz klarer Fall. Oh. Ja, besser hätte ich es eigentlich nicht erklären können, Didi. Ihr hört Niemandsland. Ja, meine Damen und Herren, der Uhrzeiger rückt auf, Applaus, auf die 11 Uhr Marke gleich zu. Und dann kommen die Nachrichten. Wir haben also über Punk berichtet, wenn man über Punk spricht und besonders über Punk in Deutschland. Wir wissen ja, der Ursprung des Punks liegt in den USA und in Großbritannien. Aber in Deutschland ging alles los im Ratinger Hof in Düsseldorf 1976. Da gab es eine Gruppe, die hieß Male. Ich weiß nicht, ob dir diese Gruppe ein Begriff ist. Gut, jedenfalls in West-Berlin gab es dann so Gruppen wie PVC oder in München die Gruppe Tollwut und Amok. Aber wer den Punk in Deutschland, würde ich mal sagen, auch in die kommerzielle Richtung hinein zum Durchbruch verholfen hat, war natürlich Nina Hagen. Zum ersten Skandal der bundesdeutschen Punkszene kam es, als Sängerin Nina Hagen in der Diskussionssendung Club 2 des ORF, des österreichischen Fernsehens, verschiedene Masturbationstechniken anschaulich vorführte. Dieses Video wurde dann, weiß ich nicht wie viel, zigmal wiederholt. Der umstrittene Auftritt führte zu einem überraschenden Bekanntwerden der strittigen Sängerin im deutschsprachigen Raum. Bereits im Vorfeld erschien das Debütalbum Nina Hagen Band 1978, das international Aufsehen erregte und unter anderem eine deutschsprachige Version des The Tubes-Klassiker White Punks on Dope TV-Glotze enthielt. Das war natürlich die Sensation 1978. Ich war gerade frisch in Berlin eingetroffen und dieses Album schallte einem wirklich von allen Seiten entgegen. Aus WGs, auf dem Flohmarkt, sogar bei Demos liefen die Songs von Nina Hagen und das war die unglaubliche Sensation. Ja, ich war da noch ein bisschen jünger, aber ich kann mich erinnern, dass wir die Platte auf dem Schulhof rauf und runter gehört haben. Ja. Und, 78 kam man an dem Ding nicht vorbei, das war echt ein Knaller. Und dieses Video, von dem du gerade gesprochen hast, beziehungsweise dieser TV-Auftritt, an den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ich weiß noch, wie meine Eltern das in Verlegenheit gebracht haben, uns zu erklären, was die Dame dort im Fernsehen erzählt. Und tut. das war echt super. Nina Hagen hat seitdem einfach einen Stein im Brett. Die kann Scheiße bauen, so viel sie will. Ich finde die klasse. Es ist Gold. Wenn nichts anderes auf den Plattentellern kreist, dann plädiere ich dafür, Helge noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Ihr wisst ja, Helge ist ein begnadeter Musiker. Wir kennen ihn für seine Späße, für seinen Schabernack. Und alle denken, ja, der Helge, das ist so ein Witzbold, so ein Clown, ist er ja auch. Aber er ist ein Clown mit Talent. Er ist ein Clown, der so ungefähr an die 20 Musikinstrumente beherrscht und über die Hälfte davon auch recht meisterlich. Das berühmte Lied Katzenklo ist allen ein Begriff. Mit Katzenklo hat der Helge damals einen Durchbruch in der Trash-Musik-Comedy-Szene. Und wenn ich Trash sage, dann ist das wirklich Trash vom Besten. Es ist einfach Trash. Punk heißt ja auch Müll oder Trash. Und hier geben sich Punk und Trash die Hand, würde ich mal sagen, in der Figur des Helge Schneider. Katzenklo, das war gut, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Nochmal, Katzen, wollt ihr mitsingen? Ja, ja, gut. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo. Gut, Katzenklo, ich singe mal besser mit Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Eine Katze will immer zu essen. Schar, eine Katze will schar, schar, immer zu essen. Ich gebe ihr was, ich gebe ihr was zu essen. Sie bezahlt nichts dafür. Oh, und das ist gut. Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Die Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie essen. Ich stelle ihr nichts hin. Sie isst nichts auf. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze und die Katze froh. Katzenklo. Der Katzenklo macht die richtige Katze froh. Eine Katze hat auch immer eine Familie. Eine Katze hat auch immer eine Familie. Es ist meistens eine Familie mit Kindern. Die Kinder haben die Katze sehr, sehr, sehr gern. Die Kinder haben die Katze sehr, sehr gern. Geile Katze, ja, das glaub ich doch jetzt nicht. Wie geil ist das denn? Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Eines Tages schaut die Katze hinter der Gardine. Dort steht eine Blume. Die Katze denkt, es wäre ein Karpfen und springt durch die Zuhe-Gardine, durch die Blume, durch die Zuhe-Scheibe. Es ist nun so, dass sie draußen ist und rennt weg, la la la, in die Freiheit. Die Kinder suchen sie tagelang, wochenlang und finden sie nicht in ihrem Katzenbett. Da schreiben sie einen Zettel, wo drauf steht, dass die Katze weg ist und auch ein fotokopiertes Katzengesicht. Sie hängen den Zettel draußen an die Laterne hin. Doch keiner bleibt stehen. Eines Tages kommt der Vater mit seinem Auto von der Arbeit. Kurz vor dem Haus ein dumpfer Schlag unter der Ölwanne. Es war die Katze, sie ist jetzt platt, ganz auf dem Asphalt ausgebreitet, wie ein Aufnehmer. Katzenklo, Katzenklo, ja, na. Doch die Kinder sind nicht froh. Nein, sie sehen das und der Vater kann es nicht mehr verheimlichen. Er will es verheimlichen, er steigt aus und hält seinen Schuh vor die Katze. La la la la la. Na, doch die Kinder kommen dahinter und kratzen die Katze vom Asphalt und bringen sie in die Küche. Und die Mutter kommt mit dem Bügeleisen, doch es kann nichts helfen. Müssen wir nochmal üben. Doch plötzlich schellt es und Happy End. Es ist die Katze, die andere Katze war eine falsche Katze. Es war ein Betrüger, la la la la la. Jetzt sind die Kinder happy, la la la la la. Happy, be happy. Keine Falten, be happy. Hey, Ben! Ba ba ba ba ba du ba. Kacke, kacke, kacke, Katze Klo. Be happy, hab keine Falte, Katze Klo. Die vermischten Nachrichten und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom heutigen Samstag, dem 11. April 2015. Berlin, Frankfurt. Im Rahmen der Ostermärsche fanden in zahlreichen bundesdeutschen Städten am vergangenen Wochenende Demonstrationen, Mahnwachen und Kundgebungen statt. Daran nahmen nach Angaben des Bundesausschusses Friedensratschlag mehr Menschen teil als Ostern 2014. Insgesamt mehr als 10.000. In diesem Jahr dominierten der Krieg in der Ukraine, die in Büchel stationierten US-Atomwaffen und der weitere Umbau der Bundeswehr zu einer Interventionsarmee die Proteste. Vielerorts demonstrierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ostermärsche auch ihre Solidarität mit Flüchtlingen, die Opfer rassistischer Stimmungsmache oder von gewalttätigen Angriffen von Neofaschisten werden. Kritik wurde durchgängig am Umgang der aus CDU, CSU und SPD bestehenden Bundesregierung mit dem 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai geäußert. Die Repräsentanten der Bundesrepublik weigern sich, diesen Tag entsprechend seiner Bedeutung zu würdigen. Obwohl es in den vergangenen Wochen und Monaten zu Auseinandersetzungen in der Friedensbewegung gekommen war, hatte dies offensichtlich keine nennenswerte Auswirkung auf die Teilnehmerzahl an den Ostermärschen. Der Streit drehte sich unter anderem um das Für und Wider einer Zusammenarbeit mit den sogenannten Montagsmahnwachen. Diesen wird vorgeworfen, sich mancherorts nicht entschieden genug von Verschwörungstheorien und rechtem Gedankengut abzugrenzen. Die aufflammenden Debatten wurden von Mainstream-Medien genutzt, um die Friedensbewegung insgesamt zu diskreditieren und als Zusammenschluss zu brandmarken, der angeblich mit reaktionären Ansichten sympathisiert. Am Sonntag ließ es sich die Tageszeitung Taz nicht nehmen, für verschiedene Ostermarsch-Kundgebungsorte ein sogenanntes Stresspotenzial herbeizufabulieren. Gemeint waren selbstfabrizierte Prognosen, an welchen Orten Auseinandersetzungen zwischen Friedensbewegung und Anhängern der Montagsmahnwachen zu erwarten seien. Zufrieden mit den diesjährigen Protesten zeigte sich am Montag im Gespräch mit der Presse der Sprecher des Ostermarsches Ruhr, Felix Ökentorp. Es sei erneut gelungen, ein Zeichen gegen Krieg und Aufrüstung zu setzen. Zwar geht auch Ökentorp davon aus, dass der Friedensbewegung in naher Zukunft weitere Diskussionen über ihre politische Ausrichtung ins Haus stünden, davon dürfe man sich jedoch keineswegs abschrecken lassen. Erstmal bin ich froh, dass erneut so viele Menschen auf der Straße waren und gezeigt haben, dass sie mit der Politik der Bundesregierung kein Stück zufrieden sind, so Ökentorp. Tagesschau in 100 Sekunden. Treffen zwischen Obama und Castro. Der US-Präsident und Kubas Staatschef haben sich demonstrativ die Hand gereicht. Nach mehr als 50-jähriger diplomatischer Eiszeit zwischen den Staaten wollen beide auf dem Amerika-Gipfel in Panama-Stadt über eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen sprechen. Bombenanschlag auf Koh Samui. Bei der Explosion in einem Einkaufszentrum der thailändischen Urlaubsinsel wurden 6 Einheimische und ein 12-jähriges Mädchen aus Italien verletzt. Der Sprengsatz war in einem Kleinlaster versteckt. Wer hinter der Tat steckt, ist noch nicht bekannt. Neuer Fall von Polizeigewalt in den USA. In Kalifornien schlugen und traten Beamte wiederholt auf einen weißen Mann ein, der unter anderem wegen Diebstahls verfolgt worden war. Nach dem Vorfall wurden die 10 Polizisten beurlaubt. Tornado wütet in US-Bundesstaat Illinois. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben, 11 wurden verletzt. Besonders hart traf es die kleine Ortschaft Fairdale, etwa 120 Kilometer westlich von Chicago. Alle der rund 50 Gebäude wurden stark beschädigt oder komplett zerstört. Hannover 96 trennt sich unentschieden von Hertha BSC. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga kamen die Niedersachsen nicht über ein 1:1 gegen Berlin hinaus. Das Wetter? Heute im Osten noch länger freundlich, sonst von Westen her bewölkt mit Schauern und Gewittern, dabei Sturmböen möglich. 11 bis 21 Grad. Die Niemandsland-Nachrichten, der Niemandsland-Nachrichten-Block vom heutigen 11. April 2015. Berlin. Das Bundeskabinett beschließt Gesetzesentwurf zur unkonventionellen Gasförderung, stößt dabei aber auf sehr breiten gesellschaftlichen Widerstand. Fracking wird auch in Deutschland möglich. Die sogenannte unkonventionelle Förderung von Schiefergas war in der Bundesrepublik bislang verboten. Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf, der die probeweise Anwendung des Verfahrens erlaubt und eine spätere großflächige Einführung nicht ausschließt. Damit ist Tür und Tor für das Fracking geöffnet. Trotz angeblich strenger Auflagen birgt das Vorhaben reichlich politischen Zündstoff. Es kommt in einer Phase weltweiter Überproduktion von Mineralöl und Naturgas und hat zudem das Potenzial, die deutsche Energiewende zu konterkarieren. Das Gesetzesvorhaben steht auch im Kontext des geplanten Freihandelsabkommens zwischen EU und USA, das sogenannte Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, und es stößt auf erheblichen gesellschaftlichen Widerstand. Protest kommt von Bürgern aus Umweltverbänden, von Globalisierungsgegnern und politischen Parteien. Am Mittwoch demonstrierten Vertreter zahlreicher Organisationen vor dem Kanzleramt in Berlin mit einer symbolischen Probebohrung gegen die beabsichtigte Freigabe. Fracking bedroht die Grundwasservorräte, die Böden und schadet dem Klima. Es ist eine Fossiltechnologie von gestern und konterkariert die Energiewende, sagte Ann-Kathrin Schneider, Energieexpertin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, laut einer Mitteilung. In ganz Deutschland haben sich inzwischen mehr als 2000 Gemeinden gegen Fracking in ihren Regionen ausgesprochen. Neben dem Bund wurde die Aktion unterstützt von Kampakt, Deutscher Naturschutzring, Naturschutzbund Deutschlands, NABU, Umweltinstitut München, Robin Wood, Powershift, Deutsche Umwelthilfe, DUH und der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten in der EKD, AGU. Auch eine Reihe von Abgeordneten, sogar der Fraktionen von CDU und CSU, drohen mit einer Ablehnung der Vorlage im Bundestag. In dieser Form ist der Gesetzesentwurf für zahlreiche Kolleginnen und Kollegen nicht zustimmungsfähig, sagte der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeld der Nachrichtenagentur dpa. Notwendig sei eine Verschärfung. Die Gruppe der Kritiker umfasse bereits über 100 Parlamentarier der Unionsfraktion, betonte Mattfeld. Deutschland braucht ein Fracking-Verbot, verlangte der Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter. Die Regierung habe sich für den Beschluss einen besonderen Tag ausgesucht, so der Politiker gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Vor 15 Jahren gab es den Startschuss für das Erneuerbare Energiegesetz. Heute Fracking zu beschließen, gleicht einer Rückwärtsrolle in der Energiepolitik. Ja, sie tun's also. Ein gesetzliches Fracking-Verbot ohne Ausnahmen fordert ebenfalls die Partei Die Linke. Deren Bundestagsabgeordneter Hubertus Zedebbe erklärte am Mittwoch, das Gesetz ist eine Bedrohung für Menschen und Umwelt. Die Fördermethode ist nicht neu. Seit mehr als 50 Jahren wird beispielsweise in Deutschland das konventionelle Fracking angewendet. Bei diesem wird Gas aus sehr tiefliegenden Hohlräumen gefördert. Auch das will die Bundesregierung unter strengen Umweltauflagen weiter erlauben. Bei modernen Fracking wird mit Quarzern und Chemikalien vermischtes Wasser unter hohem Druck in Schiefergestein gepresst. Durch bergmännische Querbohrungen wird das Gestein großflächig aufgebrochen, sodass aus feinen Rissen das dort lagernde Gas entweichen und über Bohrrohre abgeführt werden kann. Also wenn man sich das einfach nur vorstellt, da kriegt man schon Angst. Ja, diese tiefliegenden Hohlräume, von denen du da gesprochen hast, und da stelle ich mal den Politikern in ihren Köpfen, die sowas durchsetzen irgendwie. Ja, die Hohlräume sind bei den Politikern da, aber auch die Hohlräume in ihren Taschen, die gut gefüllt werden mit Dollarbündeln. Das darf man auch nicht vergessen. Diese Hohlräume wollen wir natürlich auch in Betracht ziehen. Und dann, wenn es geht, möglichst noch in der Nähe von Atomkraftwerken, dass, wenn es dann mal Erdbeben gibt, dass dann gleich die Wirkung noch ein bisschen verschärft wird. Ne? Ja. Aber hier gerade haben wir vorher drüber geredet, über diese Sache. Wenn sich da jetzt so dann Erdbeben wäre und sich so ein Riesenspalt auftun würde, zum Beispiel entlang der Grenze zwischen der früheren Bundesrepublik und der DDR, ja, das wäre doch dann vielleicht ein positiver Aspekt der Fracking-Geschichte. Dann wird es vielleicht wieder vorangehen mit dem Aufbau des Sozialismus. Ne? Weil die nach den Erfahrungen jetzt in den letzten 25 Jahren hat es dann die SED wahrscheinlich nicht mehr so leicht, ihren Führungsanspruch durchzusetzen. Ne? Ja, oder das ganze Scheißland verschwindet einfach in der Erdspalte. Das wäre doch vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt. Aber dann bitte das ganze Deutschland. Das ganze, ja. In den USA ist Fracking verantwortlich für einen fragwürdigen Boom bei der Öl- und Gasförderung. Mit erheblicher Unterstützung aus öffentlichen Mitteln hat sich die Branche dort explosionsartig ausgebreitet und das Land innerhalb weniger Jahre zum weltweit größten Produzenten fossiler Energieträger gemacht. Resultate sind eine rapide steigende Überproduktion. Die Weltmarktpreise für Erdöl haben sich seit Mitte 2014 halbiert. Produzenten mit hohen Gestehungskosten, wie beispielsweise die Förderer in der Nordsee, in Venezuela und in Russland, in Russlands hohem Norden, können den Rohstoff kaum noch oder nicht mehr profitabel aus dem Boden holen. Auch die US-Firmen bekamen die Rechnung für das ungezügelte Wachstum präsentiert. So ist DPA zufolge die Zahl der dortigen Bohranlagen laut einer Statistik der Ölservice-Firma Baker Hughes seit Mitte Oktober um fast 50% auf zuletzt 813 gesunken. Na, wir spenden vom Niemandsland Applaus. Ich war letzte Woche in Deutschland und habe mir da eine junge Welt gekauft. Die haben wir hier immer online, aber ich habe sie jetzt auf Papier vor mir liegen. Das ist auch ein schönes Gefühl. Ich bin ja Papierfan und kaufe mir auch noch Papierprodukte bzw. Presse, die gedruckt ist. Printmedien nennt man die. Sauberer Morden war die große Schlagzeile der jungen Welt am vergangenen Mittwoch, dem 1. April. Und es war keine Scherzmeldung. Es heißt nicht April, April, das stimmt gar nicht. Von der Leyen will europäische Kampfdrohnen bauen lassen. Frankreich und Italien sind dabei mit im Boot. Töten auf Knopfdruck. Verteidigungsministerin, oder sollen wir sie Kriegsministerin nennen, Ursula von der Leyen, CDU, schmiedet Pläne für Entwicklung und Bau eigener europäischer Hightech-Kampfdrohnen. Wie Spiegel Online am Dienstag vergangener Woche berichtete, will sie das Rüstungsprojekt gemeinsam mit den Regierungen Frankreichs und Italien in Kürze auf den Weg bringen. Die Ministerin ließ danach die Verteidigungs- und Haushaltspolitiker im Bundestag am Montagabend überraschend zusammentrommeln. Kommt mal alle her, ich habe was zu verkünden. Rüstungsstrategiesekretärin Katrin Suda, die ist parteilos, informierte die Abgeordneten darüber, dass die Beteiligten noch in diesem Jahr eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen sollen. So sieht's mittlerweile aus. Wir wissen, was die Kampfdrohnen anrichten in der ganzen Welt. Das sind somit die heimtückischsten Tötungsmaschinen, die die Menschheit bis jetzt erfunden hat. Die kommen aus heiterem Himmel, zischen ihre tödliche Ladung herab und wer da nicht schnell genug in irgendeinem Bunker ist, der ist tot. Und das geht ganz schnell. Die Todeslisten sind ja auch alle ausgestellt. Bis zu 3000 Individuen stehen auf Todeslisten der USA. Herr Obama, unser Friedensnobelpreisträger, unterzeichnet jede Woche eine kleine Todesliste von der großen und sagt, gut, diese Woche 50, diese Woche 80. Dann kommen die Drohnen, da sitzt so ein Computerfreak, so ein Nerd, irgendwo in einer Kommandozentrale in Ramstein in Deutschland oder irgendwo in den USA in einem geheimen Bunker, beobachtet über Satelliten einen PKW, der fährt irgendwo im Jemen oder wo auch immer über eine staubige Landstraße und dann kommt aus heiterem Himmel die tödliche Fracht in Sekundenbruchteilen herab und tötet vielleicht sogar das Auto, das davor oder dahinter oder daneben fährt oder das zufällig am Wegesrand steht. Und das nennen sie dann Kampf gegen den Terrorismus. Und wundern sich, wenn es in der arabischen Welt einen Hass, einen beispiellosen Hass auf diese Leute gibt. Ja, wir haben ja gerade vorher gehört, niemand muss Bulle sein, ne? Niemand muss Soldat sein, niemand muss Bulle sein, aber wenn du dann 10.000 Kilometer weiter einfach in der Zentrale sitzt und nur auf den Knopf drücken muss, dann ist es natürlich leichter, die Leute umzubringen, als also die Soldaten oder die Bullen machen. Und zu den Leuten, die da auf der Todesliste stehen, dann kommen natürlich noch die dazu, die nicht draufstehen, zum Beispiel irgendein Schwarzer in den USA, der dann von weißen Bullen niedergeschossen wird oder zusammengeschlagen wird, dass er stirbt. Also da haben wir ja auch alle 10, alle 14 Tage spätestens wieder eine Nachricht. Ne? Ja, und dann, nachdem wir jetzt über Verfassungsschutz und Geheimdienste und Verwicklung mit Rechtsradikalen in Deutschland geredet haben, vorhin nur noch eine kleine Anekdote, dass wir Spanien nicht vergessen. Da gibt es eine gewisse Frau, Cristina Cifuentes, die ist vielleicht nicht so sehr bekannt. Also die war seither die Vertreterin der Zentralregierung in der Comunidad de Madrid, also im Land Madrid, und ist jetzt zurückgetreten, weil sie Kandidatin sein will für die Partido Popular für die Wahlen im Mai. Und wegen ihrer Funktion wurde sie da jetzt vorgestern eingeladen zum 25. Jubiläum der Aufstandsbekämpfungspolizei. Und man muss dazu sagen, diese Frau, die hat sich also auch schon in den letzten Jahren hervorgetan, wenn es darum ging, die Protestbewegungen zusammenzuschlagen, 15 M und so. Also die wurde jetzt jedenfalls eingeladen dazu, zu diesem Jubiläum, und hat dann, so wie das normalerweise bei Fußballmannschaften passiert, wenn dann irgendein Politiker ein Trikot geschenkt bekommt, so hat die jetzt also von diesen Polizisten geschenkt bekommen, so ein Trikothemd der Polizei, hat sie sich auch gleich vor laufenden Kameras dann übergestreift, und ihr Busen zeigt jetzt also ganz deutlich die spanische Flagge und das Wappen der Polizei. Ne? Da stellt die sich so hin für die Fotos, stemmt die Hände in die Hüften und grinst so triumphierend in die Kamera. Ja? Also nur Beispiel, das ist die Entwicklung auch dieser Partei. Ne? Jetzt sind es nicht mehr die alte frankistische Garde, sondern eben so junge, moderne Neofaschisten, die mit der Zeit gehen. Ein historisches Datum ist just heute zu begehen, beziehungsweise dessen ist heute zu gedenken. 11.04.1945, Befreiung des KZ Buchenwald. Das Ende des Grauens war endlich da. Als US-Soldaten vor 70 Jahren das KZ Buchenwald nahe Weimar befreiten, trafen sie auf 21.000 völlig entkräftete Überlebende und sehr, sehr viele Leichen. Buchenwald war eines der größten Lager auf deutschem Boden. Zwischen 1937 und 1945 wurden dort rund 250.000 Menschen aus über 30 Ländern interniert. 56.000 von ihnen wurden ermordet oder starben an Erschöpfung. Hunger, Kälte oder Krankheiten taten das Übrige. Kurz vor der Befreiung waren die SS-Männer geflohen, nachdem sie noch tausende Häftlinge auf Todesmärsche in andere Konzentrationsläger geschickt hatten. Angesichts der in den Baracken zusammengepferchten, abgemagerten Häftlinge und der aufgetürmten Leichenberge brachen einige deutsche Bürger aus Weimar, die zur Besichtigung gezwungen wurden, zusammen. Erwartungsgemäß beteuerten sie, nichts vom Holocaust gewusst zu haben. Am zweiten Jahrestag der Befreiung, am 11. April 1947, begann in Dachau der Prozess gegen den Führungsstab des KZ Buchenwald. In 22 Fällen wurde die Todesstrafe verhängt, in 11 Fällen auch vollstreckt. Dem Hauptprozess folgten insgesamt 25 weitere Prozesse. Viele der verhängten Haftstrafen wurden im Laufe der 1950er Jahre aber verkürzt oder ausgesetzt. Die Taz hat dazu heute auf ihrer Internetseite ein großes Essay angekündigt. Essay Befreiung des KZ Buchenwald haben wir versagt. Da sieht man ein Foto des Lagers bzw. des Lagergebäudes mit einem Krematoriumofen-Schornstein. Darunter heißt es: Als Buchenwald befreit wurde, schworen wir, alles für eine neue Welt des Friedens zu tun. Aber dieses Ziel ist nicht einmal in absehbarer Nähe. Den Kommentar schreibt Herr Ivan Ivanji. Daneben gibt es weitere Informationen und Texte zum Thema. Dokudrama über SS-Gefangene, unterwegs ist Ungewisse. Jean Le Pen über NS-Gaskammern, ein Detail des Krieges hat er das genannt. Und ein neues Buch über Vernichtungslager, effiziente Ausbeutung in Auschwitz. Das Thema ist Anlass ewiger Debatte und lässt die Deutschen und ich hoffe auch die Welt einfach nicht los. Ja, das ist ja sehr wünschenswert, dass es die Leute und die Welt nicht loslässt, weil da kann man eigentlich nicht genug drüber reden. Es gibt einen Film in Deutschland gerade, der heißt 183 Tage über die Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren in Frankfurt. Das ist ein mehrstündiger Dokumentarfilm, den ich vielleicht ganz kurz hier einwerfen möchte und unseren Hörerinnen und Hörern in Deutschland zumindest ans Herz legen möchte. Hier in Barcelona läuft er leider noch nicht in den Kinos. Wäre wünschenswert, wenn wir den hier auch sehen könnten. Wie gesagt, 183 Tage zum Thema Auschwitz-Prozesse. Gut, wir werden gleich weiter darüber berichten können im Kultur- bzw. Filmteil. Noch ein paar Schlagzeilen aus dem Internet. Amerika-Gipfel in Panama, nicht nur ein Handschlag. Bei dem Auftakt des Gipfels in Panama haben Obama und Castro die historische Annäherung untermauert. Zuvor hatten sich die Außenminister beider Länder getroffen. Das ist natürlich die Sensation. Ein Brausen durchs Gebälk, der Pfarrer von Tröglitz. Als die NPD gegen das Flüchtlingsheim protestierte, rief der Ortspfarrer zum Friedensgebet. Nach dem Brandanschlag kommen jetzt auch die Gottesfernen in die Kirche. Französischer Botschafter im Vatikan, schwul und persona non grata, Fragezeichen. Die Akkreditierung des Vatikanbotschafters liegt auf Eis. Es wird spekuliert, dass der Grund die Homosexualität des Kandidaten sein könnte. Das ist auch interessant. Als Homosexueller soll er ausgegrenzt werden. Aber wenn er Päderast wäre, dann würde er wahrscheinlich mit Kusshand in den Kreis der Gleichgesinnten aufgenommen. Wir spucken auf diesen Vatikan, wir spucken auf diese Leute. Pfui Teufel. Schauen wir auf den Spiegel. Der Spiegel von diesem heutigen Samstag bringt das Foto eines Flüchtlingsheims in Leipzig. Und ein Flüchtling wird zitiert, der sagt, in Syrien stirbst du schnell, hier stirbst du langsam. Stacheldraht, marode Rohre, durchgelegene Betten. Die Flüchtlingsunterkunft Torgauer ist in einem desolaten Zustand. Doch statt sie zu schließen, wird die Unterkunft in einem Plattenbau sogar noch ausgebaut. Flüchtlingspolitik in Deutschland 2015. Tut wenigstens so, als wärt ihr nicht hilflos. Die Regierungen kapitulieren, suggerieren aber, die Flüchtlingsproblematik sei bei ihnen in guten Händen. Sie überlassen damit das Feld den rechten Rattenfängern und die sind erbärmlich. Eine Kolumne von Sibylle Berg im Spiegel. Dann natürlich aufsehenserregend, Handschlag zwischen Obama und Castro. Geste für die Geschichte, heißt es da. Die Zeit der Erzfeindschaft scheint zu Ende. Auf dem Amerika-Gipfel in Panama-Stadt reichen die USA Kuba die Hand. Der US-Präsident glaubt, dass der Weg der Isolation gescheitert ist. Er setzt auf Wandel durch Annäherung. Die Deutschen haben es ja vorgemacht. Klingt auch sehr deutsch. Wandel durch Annäherung. Zum Thema Migration sagt der Spiegel, Deutschland weist immer weniger Ausländer aus. Die Zahl der aus Deutschland ausgewiesenen Ausländer ist weiter zurückgegangen. Im vergangenen Jahr verschickten die Behörden 3.242 Ausweisungsverfügungen. Im Vorjahr waren es noch rund 3.900. Diese Zahlen stehen aber so isoliert, dass wir dazu eigentlich wenig oder gar nichts sagen können. Dann ein neuer Fall von Polizeigewalt in den USA. Wenige Tage nach den tödlichen Schüssen auf einen wehrlosen Mann in den USA hat ein TV-Sender einen neuen Fall von Polizeigewalt gefilmt. Bei einer Festnahme verprügelten 10 Polizisten einen Verdächtigen mit Fäusten und Knüppeln. Das sind also Barcelona-Verhältnisse. Hier wurde ja auch ein Bürger von 8 oder 10 Polizisten auf offener Straße abends totgeschlagen. Und danach wurde sein Angedenken noch beschimpft, indem man behauptete, er wäre ein Drogenfreak oder sonst etwas. Aus Pakistan kommen nur noch Horrormeldungen. Bewaffnete erschießen 20 Bauarbeiter. Im Südwesten Pakistans haben Unbekannte eine Arbeiterunterkunft überfallen und 20 Menschen getötet. Die Angreifer weckten die Arbeiter, fragten sie nach ihrer Herkunft und entschossen sie dann. Die Wachleute waren geflohen. Gucken wir auf die junge Welt. Nur Platz für Touristen. Hamburg plant, Containerdorf als Hostel zu vermieten, das als Obdachlosenunterkunft genutzt wurde. Auch Flüchtlinge werden auf die Straße geschickt. Ich hab auch noch eine Horrormeldung, und zwar aus der Ukraine. Da haben sie jetzt 2 Werkzeuge verboten, nämlich, also durch ein Gesetz im Parlament, nämlich Hammer und Sichel. Und also das heißt jetzt nicht, dass die jetzt die Nägel mit der Hand irgendwie reindrücken müssen, sondern eben als Symbol. Und mit diesem Gesetz soll jetzt also ganz offiziell Kommunismus und Nazismus gleichgestellt werden. Also das Symbol Hammer und Sichel ist genau das gleiche wie Hakenkreuz. Jetzt, es gibt ja viele Idioten, die das sagen, ne? Aber das jetzt noch als Gesetz zu beschließen, ne? Das müssen wir halt sehen, ob Putin sich davon beeindrucken lässt, von diesem Gesetz, und dann vielleicht die Unterstützung einstellt da, für die in Ostukraine, die Aufständischen. Ja, die Regime gleichen sich immer mehr an. Hier in Spanien habe ich auch noch eine Meldung, die muss ich aus dem Kopf zitieren, die habe ich jetzt nicht vorliegen, aber ich erinnere mich, eine 80-Jährige wurde von der Polizei verhaftet bei einer Aktion gegen die Preferentes vor einer Bank und ist nun angeklagt, die 80-Jährige, eine Polizeisperre durchbrochen zu haben. Die alte Dame leidet seit vielen Jahren an einer Knieverletzung bzw. an einem Knieproblem. Sie kann mal gerade ein bisschen humpeln auf einem Stock und die Polizei hat sie nun angeklagt. Der Richter fordert, ich weiß nicht wie viel Jahre Gefängnis und was für eine Geldstrafe. Das ist mittlerweile dermaßen ausgeartet, diese Willkür der Obrigkeit. Wenn man solche Berichte aus dem Mittelalter liest, wo jemand, der Waldfrevel begangen hat und hat am Wegesrand ein Stöckchen abgebrochen, die hohe Herrschaft ist vorbeigeritten und hat ihn dann halb totgeschlagen und für 10 Jahre in den Kerker gesteckt. So etwas droht uns mittlerweile hier in Spanien auch. Willkommen in der neuen modernen Diktatur. Und wahrscheinlich mussten sich dann noch so 5, 6 Polizisten krankschreiben lassen nach dieser Aktion. Ne? Ja, nachdem die Oma den Krückstock mal kurz gehoben hat und die armen Burschen hatten dann direkt irgendwelche schrecklichen Verletzungen. So sieht es mittlerweile aus. Gotteskrieger im Swimmingpool. Die Leuchte der Al-Nusra-Front. In München angeklagter Syrien-Heimkehrer hat so wenig Ahnung vom Islam, dass er den wichtigsten Feiertag nicht nennen konnte. Strafverteidiger raten Angeklagten meist vor Gericht zu schweigen. Sollen die Ankläger erstmal Beweise vorlegen? Im Fall des 21-jährigen Ufuk C. sieht es anders aus. Der deutsch-türkische Doppelstaatler muss sich seit dieser Woche vor dem Oberlandesgericht OLG München dafür verantworten, dass er sich von der islamischen Al-Nusra-Front als Kämpfer im syrischen Bürgerkrieg anwerben ließ. Er plauderte schon am ersten Verhandlungstag so offenherzig, dass es für Zuhörer streckenweise richtig amüsant wurde. Nicht so lustig dürfte ein Münchner Kontaktmann der Bürgerkriegsmiliz die Sache finden. Harun P., auch der steht in München vor Gericht und kam mehrmals in Ufus Erzählung vor. Und jetzt gibt es hier einen langen Bericht über den Charakter von vielen dieser jungen Killersoldaten, die da unter dem Banner des Islam, des einzig wahren und rechten Glaubens, in Richtung Syrien ziehen, um da straflos morden, foltern, vergewaltigen und plündern zu können. Beziehungsweise das natürlich nicht zugeben, sondern sie sagen, sie wollen einen Gottesstaat gründen und die Welt von dem ungläubigen Ungeziefer befreien. Und denen verdanken wir dann auch natürlich wiederum unsere sogenannten schönen Antiterrorgesetze, die dann natürlich zuerst einmal gegen die Linken angewendet werden und als Nebeneffekt natürlich auch gegen diese Leute. Schauen wir weiter. Die junge Welt hat noch mehr Themen auf Lager. Ich hatte befürchtet, dass es so kommen würde. Der Koalitionsvertrag in Hamburg steht. Die Grünen sind in der Flüchtlingspolitik gegenüber der SPD eingeknickt. Provokationen an linken Feiertagen. Neonazis wollen am 1. und am 8. Mai mit sozialer Demagogie, Rassismus und Geschichtslügen punkten und aufziehen. Die mischen sich mittlerweile immer mehr ein in die Protestaktionen auch von Linken. Wir hatten das ja in Frankfurt gesehen bei der Blockupy-Bewegung, jetzt bei den Mahnwachen zum Frieden und jetzt kommen sie schon am 1. Mai und am 8. Mai auf die Straßen, um mit ihrer Demagogie die richtigen Demonstranten zu beschmutzen. Wir beenden hier mit dem Katastrophenblock mit einem Lied von Abwärts. Hey, hast du auch? Nein, hab ich nicht. Hey, bist du auch? Nein, bin ich nicht. Hey, willst du auch? Nein, will ich nicht. Hey, sagst du auch? Nein, sag ich nicht. Frag mich noch einmal mehr nach etwas, das ich nicht will. Wie oft hast du schon gefragt? Wie oft hab ich dir gesagt? Frag mich noch einmal mehr. Frag mich noch einmal mehr. Frag mich noch einmal mehr. Frag mich noch einmal mehr. Brauchst du auch? Nein, brauch ich nicht. Hey, meinst du auch? Nein, mein ich nicht. Hey, machst du auch? Nein, mach ich nicht. Hey, glaubst du auch? Ich glaube nicht. Letzte halbe Stunde, gefühlte 23 Minuten im Niemandsland am heutigen sehr sonnigen Samstag des sehr schönen 11. April 2015. Im Studio noch Bammel, Werner ist mal gerade auf ein Zigarettchen rausgelaufen. Wir haben zum Schluss wie immer Kino auf dem Programm. Ja, ich bin hier heute, um über ein neues Kino zu sprechen, das ich schon mal im Januar hier bei meinem Besuch erwähnt hatte. Das Phänomena-Kino ist ein ganz tolles neues Filmtheater, was ich glaube im Dezember vergangenen Jahres seine Pforten eröffnet hat. Vielleicht erstmal ganz kurz ein Hinweis auf die geografische Lage. Das ist in Barrio Eixample. Genaue Wegbeschreibung findet ihr unter www.phenomena-experience.com. Ja, das ist ein total klasse Kino, die machen super Programm und ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Jungs anzuschreiben, weil mich hat irgendwie interessiert, wer das da macht und was die so da fabrizieren. Die haben ein kurzes Interview mir beantwortet und zweitens war ich neulich dort, um mir einen Film anzugucken, den Jaume Balagueró persönlich vorgestellt hat. Das ist ein Regisseur, der hier in Katalonien und auch im Rest der Welt ziemlich bekannt geworden ist durch einen Film, der heißt Wreck. Davon gibt es inzwischen 4 Teile, eine Zombie-Reihe aus Barcelona hier. Er hat damals seinen Film Los Sin Nombres vorgestellt. Das ist ein Horrorfilm über verschwundene Kinder und das ist ein ganz toller Thriller, der allerdings schon fast 15 Jahre auf dem Buckel hat. Jaume Balagueró war, wie gesagt, in dem Kino und hat den Film persönlich vorgestellt. Das war ein super spannendes Filmgespräch danach und vor allen Dingen hat er sich die Zeit genommen, sich noch ein bisschen mit mir zu unterhalten. Da werden wir gleich mal reinhören. Ja, und wie gesagt, ich habe die Veranstalter von diesem Kino angeschrieben, um mir ein paar Fragen zu beantworten, die mir Fakten, die mir aus der Internetseite nicht ganz schlüssig geworden sind, die Pressesprecherin Sandra Lopera hat mir freundlicherweise auch geantwortet, und zwar auch sehr nett. Zum Beispiel auf die Frage, wie viele Plätze dieses Kino hat. Das sind tatsächlich 450 Sitzplätze. Also es ist ein toller, großer, alter, aber sehr modern eingerichteter Kinosaal. Als Soundsystem, sagt sie, haben sie Dolby Atmos installiert, und der Saal selber hat mehrere hundert Quadratmeter. Die Leinwandgröße konnte sie mir nicht genau sagen. Dann habe ich mal gefragt, wer eigentlich denn der Verantwortliche ist für diesen Laden, ob das ein Kollektiv ist oder ob das ein Privatbesitz ist, wie das gestaltet ist. Der Mensch heißt Nacho Cerdar. Das ist ein Filmregisseur, der hier bis vor ein paar Jahren ziemlich gute Filme gemacht hat. Und jetzt kommt's. Heute Nachmittag um 18.30 Uhr wird er einen seiner Filme persönlich dort im Phänomena vorstellen. Das heißt, wer Bock hat, einen spannenden Event im Phänomena-Kino zu erleben, der geht heute Nachmittag um 18.30 Uhr dorthin. Nacho Cerdar stellt einen seiner Filme vor, und ja, das wird sicher spannend. Ich werde auf jeden Fall auch dahin gehen und mir das anschauen, weil dieses Filmgespräch letzte Woche, das war so toll organisiert, dass ich sagen muss, der Film spielt gar keine Rolle. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, abschließend zu den Beweggründen, dieses Kino zu betreiben, ist eben tatsächlich die ganz klare und kurze Aussage von Sandra gewesen, dass sie das aus Liebe zum Kino machen. Und das wiederum sieht man sehr deutlich an dem Programm, das sie machen. Vielleicht hören wir mal kurz in das Interview, was ich mit Raume Balaguero gemacht habe bei der Präsentation seines Films. Ja, gut. Ich spiel's mal ab und dann kannst du ein bisschen drauf kommentieren. Estamos aquí en frente del nuevo cinema Phenomena. Es un cine nuevo aquí en Barcelona y estoy con Jaume Balaguero, el director de Los Sin Nombres, y hemos hecho la presentación de su película, que tiene más que 15 años. Y Jaume, dígame algo para los escuchadores del programa Radio Niemandsland, que es un programa... Ja, ich frage dort den Regisseur Jaume Balaguero, was er denn genau für Intentionen hatte, seinen Film dort vorzustellen. Und wie gesagt, die Tonqualität ist nicht die beste. Ich habe es mit dem Handy aufgenommen und hören wir mal, was er dazu sagt. Del cine, una pantalla grande con un sonido impecable. Muy contento de su experiencia. ¿Y había mucha gente o no? Hombre, había mucha gente, sí, había mucha gente, lo cual es interesante, porque es una película que tiene 15 años, que todo el mundo ha visto, que todo el mundo tiene oportunidad de ver en DVD, hasta por la tele, se ha pasado varias veces, y de repente en cine la gente ha querido volver. Ja, er sagt, dass er ganz froh ist, dass so viele Leute gekommen sind, weil mich hat es selber auch überrascht. Dass das so großen Zuspruch gefunden hat, diese Veranstaltung. Ist ein Film schließlich, der nicht mehr der neueste ist, und er sagt auch selber, den gibt es bereits auf DVD, der lief im Fernsehen, der lief in allen Kinosälen, und er ist ganz froh gewesen, dass so viele interessierte und neugierige Menschen dort aufgetaucht sind. Película Acción. Pues es básicamente Phenomena es un cine que lo que hace es eso, es decir, poner en cine películas clásicas y no tan clásicas, clásicos modernos, clásicos contemporáneos, clásicos antiguos, y dar la oportunidad a la gente de poder ver eso en cine, ¿no? Mucha gente ni soñaría poder ver eso en cine. Gracias a este cine pueden hacerlo, ¿no? Y además, con un añadido, que es, sin ninguna duda, el mejor cine que hay en España y uno de los mejores cines que hay en Europa. Uh-huh. A nivel tecnológico, a nivel de decoración, está decorado... Servicio, todo. Todo. Ja, das Niveau des Kinos, sagt er, ist auf allerhöchster Stelle angesiedelt und ist eines der schönsten Kinos von Europa und auch von Spanien. Da hat er nicht Unrecht, finde ich. Also, ich muss echt sagen, Hut ab vor den Leuten, die dieses Kino betreiben. Es ist mit sehr viel Sorgfalt und sehr viel Liebe dekoriert, und das hat er jetzt hier gerade auch nochmal erwähnt. Und ja, so ein Besuch ist auf jeden Fall eine große Sache. Die haben draußen so ganz groß in so altmodischen Kunststoffbuchstaben angeschlagen, was immer das Tagesprogramm hergibt. An dem Tag, wo Jaume Balaguero seinen Film vorgestellt hat, war neben dem noch Heat von Anthony Mann zu sehen und ein Klassiker von Orson Welles, Touch of Evil. Und ich fand, das ist ja schon so, diese drei Titel hintereinander da großen auf der Fassade zu lesen, fand ich schon irgendwie beeindruckend. Und ihm ging das genauso. Und wir haben uns, wie gesagt, ganz gut unterhalten. Ja, abschließend hat er, glaube ich, noch die Hörer von Radio Niemandsland gegrüßt. Und ich habe mich bedankt bei ihm für das nette Gespräch. Wie gesagt, tolle Filmklassiker gibt's dort zu sehen. Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Sachen aus dem Programminhalt. Jetzt am Sonntag gibt's Blade Runner. Am 12. April, am 15. April The Big Lebowski. Am 16. April ein Film, der mir in den Jahren, in denen ich mich mit Kino beschäftige, immer sehr am Herzen lag, Ninotchka von Ernst Lubitsch. Die zeigen sogar die 35mm Originalfassung mit spanischen Untertiteln. Das finde ich total toll. Wie gesagt, die haben so eine Mischung aus modernen und klassischem Programmkino. Am Donnerstag, den 16. April, gibt's dann ein Event, wo sie zwei Filme aus dem vergangenen Programm des Filmfestivals in Sitges zeigen. The Lawless ist ein Film von John Hillcoat, ein amerikanischer Film, ein toller Thriller. Und im Anschluss gibt The Target, ein Film aus Südkorea, also ein Doppelprogramm, das nennt sich Sitges on Tour. Donnerstag, 16. April. Dann geht's weiter am 18. April, Gone with the Wind. Keiner meiner persönlichen Favoriten, aber ein Filmklassiker, den man auf jeden Fall mal in seinem Leben gesehen haben sollte. Die zeigen tatsächlich diese lange 288-Minuten-Version in 35mm-Kopie auch. Dann am 23. April, Il Gatto Pardo von Luchino Visconti, auch die lange Fassung. Immerhin auch 187 Minuten und auch als 35mm und original mit spanischen Untertiteln. Und dann am 25. April einen meiner persönlichen Favoriten, Heaven's Gate von Michael Cimino in der 219-Minuten-Fassung, auch 35mm und auch original mit spanischen Untertiteln. Verdammt gutes Programm, muss ich sagen. Dann am Rande erwähnt sei nur, dass sie nebenbei noch Filme zeigen von so renommierten Regisseuren wie zum Beispiel Hitchcock, Fellini, Jean Renoir, es gibt Abu de Soufflé von Godard zu sehen demnächst und eine ganze Menge anderer toller Filme. Wie gesagt, das findet ihr alles unter www.phenomena-experience.com und ich empfehle den Hörern von Radio Niemandsland an dieser Stelle nochmal dringend den Besuch dieses Filmtheaters. Das kann man nicht genug unterstützen. Ja, danke für dieses Porträt dieses sympathischen Kinos und dieses sympathischen Veranstalters und Regisseurs. Die Qualität war leider nicht so gut, das habe ich auch gemerkt, aber gut, man hat gehört, du warst da, eine unglaubliche Live-Atmosphäre mit Rauschen ist auch gut rübergekommen, hoffe ich, und insofern freuen wir uns, dass das so gut geklappt hat. Filme gibt es im Moment jede Menge. Achtung, ich habe hier den Filmtipp überhaupt für alle Science-Fiction-Fans. Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Eine neue Verfilmung. Russland 2014. Vielleicht werde ich ihn mir heute Abend ansehen gehen. Er läuft hier nur in einem einzigen Kino, das heißt Zum Feig, zum Zeig. Ich glaube, das ist in der Calle Girona. Weißt du da was Näheres drüber, Bammel? Ja, das Zum Zeig-Kino ist ein Filmtheater, was von einem Kino kollektiv betrieben wird. Das ist ein ganz tolles Kino und diesen Film, den kann ich allen Hörern nur empfehlen. Ich habe den in Sitges gesehen vergangenes Jahr und es ist ein ganz toller russischer Film, der auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Nochmal zur Qualität von dem Gespräch vorhin. Wir haben das aufgenommen auf der Straße vor dem Kino und das war eine total nette und aber auch sehr absurde Situation, weil die Kinobesucher halt eben gerade aus dem Kino kamen, gemeinsam mit dem Regisseur, und das Rauschen und was man da eben hört, das sind die Geräusche, die wir auf der Straße aufgenommen haben mit dem Handy. Zu dem Thema Filmklassiker nochmal. Werner hat hier schon das Programm von der Filmothek in der Hand. Ich finde, das, was die Jungs da im Phänomena machen, ist eigentlich der Job von der Filmothek. Aber die machen eben nebenbei bemerkt auch einen sehr, sehr guten Job und haben auch ein fantastisches Programm. Werner, willst du vielleicht ein oder zwei Titel aus deren Programm erwähnen? Oder Didi, du hattest, glaube ich, auch noch ein paar neue Kinostarts im Kopf, ne? Ja, gleich, aber erstmal Werner, erzähl doch mal, du hast. Ja, also einer davon fällt mir jetzt gerade ein, was da stattfinden wird die ganze Woche. Und zwar am Freitag, nächsten Freitag um 19.30 Uhr gibt's dort El Coronel no tiene quien le escriba von Arturo Ripstein, also Recordando a Gabo heißt es. Das wäre um 19.30 Uhr in der Filmothek. Wer will, kann sich den eine halbe Stunde später woanders angucken, nämlich in den Cinemas Gloria in der Straße Girona 175. Dort kostet 2,5 Euro Eintritt. Das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen billiger als in der Filmothek. Davor noch, und zwar am nächsten Montag, Film, diesmal Entrada Libre, gratis, in der Casa America de Catalunya, und zwar Insurgentes. Da geht es um die Geschichte der Indianer in Bolivien in diesem Fall, also ihr ganzer Kampf, historischer Kampf bis jetzt hin zur Präsidentschaft von Evo Morales. Casa America Catalunya, Corsica 299, Entrada Libre. Das ist am Montag, und wer es nicht so lange warten will, der kann dann auch morgen Abend schon ins Kino gehen, wie immer, auch gratis in der Bank Expropriat, in der enteigneten Bank, gibt es um 19 Uhr morgen Abend Django Desencadenado. Das ist in Gracia in der Travesera 181. Ja, Tarantino, da wird ordentlich mit Ketchup durch die Gegend gespritzt. Gut, ein Film, den ich nochmal erwähnen möchte, weil ich den wegen seines Inhalts als unheimlich wichtig empfinde, ist Oliver Hirschbiegels Neuverfilmung von Elsa, Er hätte die Welt verändert, die Geschichte eines Widerstandskämpfers. Oliver Hirschbiegel ist ja bekannt geworden durch Der Untergang, Bruno Ganz, der da so mit zittriger Hand seine letzten Befehle gab, sich irgendwie die Suppe da vom Revers seiner Jacke, seiner Nazi-Jacke wischte und in den Topf schlabberte und Vorträge hielt über den Darwinismus, dass man die artfremden Tod prügeln müsste wie die Affen. Das war wirklich ein genialer Streifen. Ich habe ihn sehr genossen damals, als er rauskam. Und ich finde ihn nach wie vor gut, obwohl es da sehr viel Kritik gab aus allen Richtungen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Albtraum jedes Geheimdienstlers, schreibt zum Beispiel die Junge Welt zu diesem Film, ist der Einzeltäter. Er trifft nicht Mitverschworene, niemand verrät ihn beim Verhör. Erst mit dem Attentat wird er kenntlich und dann ist es zu spät. Georg Elser war ein solcher Einzeltäter. Sein Anschlag auf Hitler und dessen wichtigste Kumpane scheiterte am 9. November 1939 nur knapp. Hitler verließ den Münchner Bürgerbräukeller, wo er alljährlich redete, wenige Minuten früher als geplant. Elser wurde an der Schweizer Grenze verhaftet, wurde monatelang verhört und sollte verraten, für wen er gearbeitet hatte. Die Nazis waren nur mühsam zu überzeugen, dass eine Person alleine die umfangreichen Vorbereitungen hatte leisten können. Elsa war dann im KZ Dachau gefangen und wurde dort im April 1945 ermordet. Es geht also hier um das Thema Tyrannenmord. Wir hatten damals in der Schule immer Aufsätze zu schreiben. In jedem Kurs, da hieß es Tyrannenmord, gerechtfertigt oder nicht, für oder wider den Tyrannenmord. Und die Tyrannen sind natürlich immer nur die Tyrannen, die Siegermächte nachher und die Zeit als Tyrannen offiziell erklärt. Andere Tyrannen, die leben natürlich in Amt und Würde, werden in Ehrengrau und bekommen irgendwelche Orden und Verdienstkreuze und Medaillen überreicht. Ja, dann gibt's natürlich auch immer so Idioten, wenn bei diesem Thema, ne, wenn du jetzt also ganz klar plädierst dafür, dass der Tyrannenmord okay ist oder sogar deine moralische Pflicht werden kann, dann schreien die gleich los. Ja, keine Gewalt, bitte, wenn du das machst, dann stellst du dich auf die gleiche Ebene wie die, also wie zum Beispiel Adolf Hitler. Aber das Gute an dem Film finde ich natürlich auch, dass da jetzt endlich mal publik wird, dass es auch anderen Widerstand gegeben hat gegen das Nazi-Regime. Also nicht nur da unsere Wehrmachtsoffiziere oder der Adel und bürgerlich, sondern dieser Elzer, der, ich weiß jetzt nicht, ob er parteipolitisch organisiert war, jedenfalls war er irgendwie näher an der kommunistischen Partei als bei den Anarchisten, na, aber dass es aus dieser Ecke eben auch Widerstand gegeben hat, das wurde in der Bundesrepublik jahrzehntelang totgeschwiegen. Ja. Es gehörte zum schlechten Ton, Kommunisten überhaupt das Recht zuzusprechen, gegen den Nazismus gekämpft zu haben. Im Gegenteil, es wurden nachher noch Kommunisten angeklagt, die während des Dritten Reiches Sabotage und Attentate begangen hatten gegen Nazis bzw. Nazi-Einrichtungen. Das war der Geist der Nachkriegszeit in Deutschland. Elsa hat für die Rote Hilfe auch gearbeitet bzw. hat sie unterstützt. Und an der Grenze, als er geschnappt wurde, hat man ja auch unter seiner Jacke so ein Parteiabzeichen, ein kommunistisches Parteiabzeichen gefunden und ihn daraufhin direkt der Gestapo übergeben. Kommunistischer bzw. linker Widerstand in Deutschland zur Zeit des Hitlerfaschismus. Die Filme verschweigen oft Elsas Verbindungen zum Roten Frontkämpferbund und seine Freundschaft zu Mitgliedern der KPD. Das ist, was man bisher weiß über Elsa. Zum Abschluss bewertet die junge Welt den Film folgendermaßen: Es entsteht keine große Filmkunst, doch immerhin ein anschaulicher Geschichtsunterricht. Elsa, Regie Oliver Hirschpiegel, Deutschland 2015, 110 Minuten. Ab 2. April in den Kinos. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Und wir müssen raus, meine Herren. Ich danke Ihnen fürs Hiersein und für die tollen Beiträge. Tschüss, agur. Ich danke uns auch und dann bis nächste Woche. Grüße an dieser Stelle nochmal meine Bekannte, die Franziska, die heute 21 Jahre alt wird, die sei an dieser Stelle nochmal gegrüßt. Ja, danke, liebe Hörer und Hörerinnen, bis nächstes Mal. Jo, dann tschüss, agur. Meine Damen und Herren, die heutige Sendung wird etwa ab Dienstag im Podcast sein. Da kann man sie nachhören unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, ein schönes Wochenende, werden Sie glücklich. Estás escuchando Niemandsland, un programa no solo en lengua alemana, en Radio Contrabanda. 91.4 de la FM. Und wieder stehst du vor mir, ich schau dir ins Gesicht, doch was du wirklich denkst, das weiß ich nicht. Und wieder werd ich wach und du bist nicht bei mir. Die Einsamkeit zerbiss das Innerste in mir. Contrabanda es la mejor radio del mundo.